Unruhe um einen Friedfertigen. Hörspiel von Sebastian Goy. Nach dem gleichnamigen Roman von Oskar Maria Graf. Zweiter Teil. Ewig rackert er, der Schuster. Wenn keiner kommt, Vater, dann fangen wir an. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Gesegnete Mahlzeit. Jetzt erst, Peter. Auf Zeit habe ich vergessen beim Schuster. Was bei dem allerweil willst. Seit Bäuerin nicht mehr lebt, kommt und geht jeder, wie er mag. Und der Silvanvater? Mit dem Tratzenberger Xaverl, dem Damischen, wird er unterwegs sein. Und dem Bertel, dem Moserknecht. Sauberes Trio. Da rennen sich noch mal mit ihrem Kraftrad. Wirst sehen. Der Xaverl sagt Leutnant zum Silvan. Kindereien. Der Silvan mag's, wenn man ihn militärisch respektiert. Ja, Militärschädel ist er, dein Bruder. Aber zum Glück hat sich jetzt auskommandiert. Prost. Prost. Deine Schwester Elise, sagst du? Nicht so laut, Xaverl. Da mach dir keine Sorgen, Silvan. Mir ist noch immer was eingefallen. Dass das unter uns bleibt. Der Bertel muss herhalten. Der? Ohne dass er es merkt. Der merkt wenig, der Bertel. Von Haus aus merkt er wenig. Noch zwei Massinger. Elise? Ja? Der Moserknecht, der Damische. Warum blinzelt er immer zu dir rum? Jetzt kommt er auch noch her. Gott fleißig bist, Elise. Mit dir war ein Mannsbild aufgerichtet. Ich hab kein Verlangen danach. Dass du dein Lebtag ein Tieren daheim machst, das verstehe ich nicht. Kümmer dich um deine eigene Sache. Einem so fleißigen Weibert schauen wir gern zu. Damischer Kerl, glotz mich nicht so an. Bist du immer fleißig in der Weilauner Kirche? Da ist gut betten, weil man die ganze Zeit kommod sitzen kann. Das kann schon sein. Beim Vogelreuter in Terzling war ich. Die suchen einen Hausmeister und Gärtner. Magst du bei Moser nicht mehr bleiben? Man möchte sie ja auch mal selbstständig machen. Die Vogelreuter suchen einen Verheirateten. Die Frau soll Köchin machen. Elise, ich bin kein schlechter Mensch. Fertig, geh. Was willst denn? Gar nix. Ich muss heim. Wenn uns wer so daherkommen sieht, was denken sich denn die Leute? Was ist denn da Schlechtes dabei? Ich hätte viel zu reden mit dir. Ich will nichts wissen. Allein lass mich jetzt. Eine mit einem ledigen Kind braucht sie nicht zu zieren. Lass mich vorbei, Bertel. Jetzt kommst du mir nimmer aus. Du scheinheiliges Vieh, du! Ja, so red doch, Elise. Was hast denn, Mama? Red jetzt endlich! Der Bertl. Der Moserknecht! Was ist mit dem? Hat er dich? Vater. Da kommst ja. Wo hast denn deinen sauberen Freund, den Bertl? Mein Freund? Faktisch war der mir seit jeher zuwider. Was soll denn sein mit ihm? Er hat heute Nachmittag im Holz die Elise vergewaltigt. Was? Was? Mir, wenn der unter die Finger kommt. Ich schieß nieder wie ein Hund. Aber dass er von deinem Spezi, dem Xaverl, der beste Freund ist, das weißt du doch. Oder? Möglich. Aber faktisch hat er ihn auch nie leiden können. Der hat sich bloß überall angehängt, wie ein Wanzen. Angehängt wie ein Wanzen. So, so. Die Elise hatte nie viel geredet. Seither aber schien sie wie verstummt. Obgleich sie spüren musste, wie verschwiegen zärtlich der Heingeiger um sie sorgte, wie aufrichtig man sie im Dorf und in der Pfarrei bemitleidete. Krank und blass war ihr knochiges Gesicht. Eine unsagbare Hoffnungslosigkeit glomm in ihren meist leer hinstarrenden Augen. Und eines Tages fanden sie die Elise auf der Tenne. Da war sie schon mehrere Stunden tot. Ihr langer, hagerer Körper hing kerzengerade vom dicken Mittelbalken herab. Auf dem Nachttisch in ihrer Kammer fand man einen mit Tinte geschriebenen Zettel mit den Worten: Lieber Vater, Sorge für den Peter, alles, was mir zusteht, gehört ihm. Gruß, Elise. Mein Ludwig hat seinerzeit 5 Jahre eingesperrt, Schuster. Der hat keinem Menschen was Unrechts getan. Der Bertl, die Drecksau, braucht nur 2 Jahre sitzen. Das ist doch keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Sowas hängt vom Richter ab. Ob der Heingeiger und der Silvan gut miteinander auskommen, wo die Elise jetzt nicht mehr lebt? Wenn sie ja einen Tag unter einem Dach beieinander sind, was bleibt ihnen da schon übrig? Mit dem Silvan kann keiner auskommen. Bürgermeister Heingeiger, ich habe Sie rufen lassen. Um was es geht, haben Sie mir nicht sagen lassen. Ihre Familie ist uns als gut katholisch bekannt und den schönsten Beweis dafür habe ich hier in der Hand. Ihre selige Tochter Elise hat in einem Brief ihren letzten Willen niedergelegt und ich denke, auf so ein leuchtendes Beispiel über das Grab hinaus können Sie stolz sein. Lesen Sie. Und möchte ich hochwürden Herrn Pater fest zusagen, dass ich nach inständigem Gebet und reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen bin, meinen Sohn Peter für den heiligen Priesterstand zu bestimmen. Das Geld für das Studium, welches hochwürden Herrn Pater zur Verfügung gestellt wurde, von einer ungenannten Person. So, so. Nun, Herr Bürgermeister? Jetzt wissen Sie die Botschaft unserer Verewigten. Jetzt weiß ich's. Aber dass der Peter ein Geistlicher werden soll, ist ganz ausgeschlossen. Das ist der letzte Wille der Verstorbenen. Ja, ob das der Elise ihr Wille war, ist doch gar nicht ausgemacht. So wie das geschrieben ist, das haben ja andere eingesagt. Aber es ist doch die Schrift der Verewigten. Die Schrift, ja, die Schrift ist schon von ihr, aber alles andere ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Der Silvan, der ist ganz auf meiner Seite, Schuster. Ärger wie die Juden sind's. Die schlitzohrigen Kuttenbräder. So, so. froh bin ich, dass ich keiner bin. Das müssen ja ganz fürchterliche Leute sein. Die Juden. Ich habe eigentlich nichts gegen sie. Aber der Silvan? Der mag sie absolut nicht. Die müssen weg, sagt er. Auf jeden Fall sind die Jesuiten eine gute Kundschaft. Sie zahlen jedes Mal gleich und abhandeln tun sie nie was. Und wenn sie ihr Exerzitienhaus fertig haben, wollen sie keine prunkvolle Einweihungsfeier machen, sondern eine Armenspeisung abhalten. Du redest da bloß für den, bei dem du das beste Geschäft machst. Der Heimgeiger klang plötzlich ein klein wenig spitzig und es drängte etwas Fremdes zwischen die beiden. Bald ging er auch fort und schien etwas verstimmt. Er kam jetzt seltener. Sie waren einander nicht Feind, der Schuster und der Heimgeiger. Warum denn auch? Sie stimmten doch meistens miteinander überein. Doch sie waren nicht mehr die Freunde wie ehedem. Immer dickere Freunde dagegen wurden der Ludwig und der Peter. Und weil letzterer diese Freundschaft vor dem Silvan verbergen musste, wurde sie immer fester. Es gab da allerhand Heimlichkeiten, zum Beispiel die Bücher, die ihm der Ludwig lieh oder schenkte. Und noch etwas. Wenn der Peter manchmal nach Buchberg zu den Jodels hinüber durfte, durchstreifte er oft stundenlang die weiten, dichten Waldungen dort und machte Entdeckungen, die er dann dem Ludwig auf dessen Fahrten nach und von Weilern erzählte. Zu diesen Entdeckungen gehörte vor allem ein ziemlich langer, mannshoher, unterirdischer Gang, den der Bub ganz zufällig einmal an einer dicht verwachsenen, fast unzugänglichen Talsenkung ungefähr 3/4 Stunden südlich von Weilern erkundet hatte. Weißt du, was ich werden möchte, Schuster? Ein Egersbursch. Da ist ihm sein eigener Mensch und den ganzen Tag im Holz herum. Ja, ja, Rusl. Ich glaube immer, was du werden willst, da fragt man gar nicht. Wenn ich aber nichts anderes werden will. Das habe ich auch einmal gemeint. Und nachher bin ich doch bloß ein windiger Schuster geworden. Du hättest doch die schönsten Aussichten. Lernen tust du gut und lesen magst gern. Da wird der Pfarrer gleich fertig. Malefizbub, warum magst du denn nicht? Ich bin froh, dass der Großvater und der Silvan dagegen sind. Und der Ludwig hat mir auch abgeraten. So, der auch. Was meint er denn dann? Ja, wenn Sie mich schon wirklich studieren lassen wollen, na, soll ich ein Doktor werden oder ein Maschinenbauer, sagt der Ludwig. Nicht Lumpen haben sie sich lassen, die Jesuiten. Reichlich haben sie uns aufgefahren. Ein schöner Gebäudekomplex, das Exerzitienhaus. Respekt! Dass sich der Heimgeiger mit denen so angelegt hat, das interessiert mich nicht. Der Peter erzählt mir öfters von dir, Schuster. Du redst vom Apopa mit ihm, was? Apopa! Apopa? Was meinst du denn eigentlich damit? Das Apopa? Die Scherereien halt, die man mit der Polizei und den Ämtern hat, denen da oben halt. Apopa? Ein seltenes Wort. Aber man merkt sich's. Brrr. Du. Komisch ist es schon. Hä? Überall schließen es Fabriken und Großbetriebe. Jeden Tag kannst du in der Zeitung lesen, dass alteingesessene Geschäfte bankrott machen. In die Städte gibt's massenhaft Arbeitslose. Und die in Weilern, die können sich's in diesen schlechten Zeiten leisten, ein nagelneues, riesiges Kloster zu bauen. Regierungsgelder werden's doch kaum kriegen. Die Regierung hat doch gerade erst den Yang-Plan ausgehandelt. Die will die finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Siegermächten einhalten. Da heißt's sparen und neue Steuern erheben. Und wer kriegt's zu spüren? Der kleine Bauer. Und deshalb werden die Hitler-Anhänger immer mehr, wirst sehen, Schuster. Jetzt haben sie erst 1 Dutzend Abgeordnete im Reichstag, aber wie die lärmen. In den kleinsten Dörfern halten sie Versammlungen ab. Und überall war dann Schluss mit den Zahlungen. Schuster, und der Heimgeiger und der Silvan mit ihrem ganzen Anhang, die haben sie auch schon auf die Seite der Hitlerischen geschlagen. Dich interessiert das wohl gar nicht. Absolut nicht. Mit der Einstellung wird's nicht besser. Hü! Ich hab noch nie im Sinn gehabt, was besser zu machen. Aber das Schlechter machen doch auch nicht. Mir ist so, wie es jetzt ist, schon schlecht genug. Und im Übrigen mische ich mich grundsätzlich nie ein. In den gemächlichen Nachsommertagen tauchten die Patres der Jesuiten in den Dörfern auf. Beredt verstanden sie es, den Bauern und Handwerkern die Qualen des Fegefeuers zu schildern und ihnen dringend anzuempfehlen, in Weilern ein Exerzitium zu machen. Das bestand darin, dass der Gläubige im Büro des Klosters 12 Mark bezahlen und alles, was er bei sich trug, abgeben musste und dafür einen Rosenkranz und ein Messbuch bekam. 8 Tage verbrachte der Exerzitiant in Weilern bei strengem Fasten, vielem Beichten, Kommunizieren und Predigt anhören, und in seiner Kammer konnte er, wie die Jesuiten sich ausdrückten, sich so recht inständiglich in Jesu Christi Lehren und Leben versenken. 12 schwer verdiente Mark soll ich bezahlen, dachte sich der Kraus, als ihn der Pater Laurentius aufsuchte. Auch seine nicht mehr bekämpfbare Angewohnheit des vor sich Hinredens fiel ihm ein. Aber noch etwas Schreckliches, er wusste, dass er oft laut im Traum sprach. Ein Wort im Schlaf drüben in Weilern und er war geliefert. Ihnen kann ich sehr sagen, Hochwürden. Ich kann's nicht machen. Sie können nicht? Ich sehe, es drückt Sie etwas. Vielleicht schon jahrelang. Und ich danke dem Allmächtigen, dass er mich gerade jetzt zu Ihnen geschickt hat. Ich bin ein Jud, Hochwürden. Jude? Sie sind vielleicht jüdischer Abkunft, Herr Kraus, aber doch nicht israelischer Religion. So viel wir von Ihnen wissen, sind Sie den Pflichten unserer katholischen Religion immer rechtschaffen nachgekommen. Und ihre selige Frau liegt ja auch im Glachinger Gottesacker begraben. Aber wahrscheinlich haben Sie recht, über Ihre Abkunft mit keinem Menschen Ihrer Umgebung zu reden, Herr Kraus. Sogar in hiesigen Familien gibt es ja inzwischen fanatische Hetzer. Uns ist auch nicht unbekannt, dass von bestimmter Seite recht sonderbare Meinungen über das Wirken unseres Weiler nach Kollegium ausgestreut werden. Sie sehen, wie notwendig unsere Arbeit ist, Herr Kraus. Je mehr und je enger sich die Gläubigen unserer alleinselig machenden Kirche zusammenschließen, umso weniger Gefahr besteht, dass diese Hetzer Anhang gewinnen. Hochwürden, es wäre mir recht, wenn über meine Abkunft nie gesprochen würde. Von uns erfährt das niemand, Herr Kraus. Allein gelassen hockte der Kraus eine Zeit lang stumm mit abwesendem Blick da. Er schaute in der Werkstatt herum, wie ein Gefangener in einer kahlen Zelle, der auf einmal inne wird, wie verlassen, verloren und ausgeliefert er ist. Warum, warum nur hatte er eigentlich diesem fremden Menschen, dem Pater, so dumm und leichtsinnig das verraten, was er seit Jahrzehnten so ängstlich zu verschweigen trachtete? In der Nacht hatte der Kraus einen furchtbaren Albtraum. Ich wünsche dir Glück zu deiner gottseligen Himmelfahrtsübung. Die sind meine besten Kunden, Herrn Geiger. Mit dir kennt sich keiner aus. So was von einem scheinheiligen, durchtriebenen Lumpen. Der reinste Jud. Jud sein, das geht also nirgends, nirgends. Katzelberger Xaverl trug lange schon ein rundes weißes Abzeichen mit einem schwarzen Hakenkreuz und erklärte überall, wo ich dabei bin, da geht's radikal gegen die Saujuden. Kathi, du hast recht gehabt. Ein Gimpel bin ich gewesen. Ich sollte von Anfang an gesagt haben, ich bin der Jud Kraus. Dann hätte man gewusst, wie man dran ist mit den Leuten. Jetzt bin ich also doch der Jud, ihr Jud, und sitz in der Falle. Einige Tage bevor der Kraus zum Exerzitium nach Weilern gehen wollte, ereignete sich etwas, was die Leute in der Pfarrei in zwei Parteien aufspaltete. Die Rotholzerin war gestorben. Und als ihr Bruder, der Heingeiger, mit dem alten Pfarrer Trostinger die Begräbnisangelegenheit besprechen wollte, stellte sich heraus, dass die Verstorbene schon vor längerer Zeit auf Anraten der Jesuiten einem strengen, frommen Orden beigetreten war, demzufolge ihre sterblichen Überreste in die dicke Außenwand der Weilaner Stiftskirche eingemauert werden sollten. Und nicht nur das, ihr Testament lautete klipp und klar zugunsten der Brüder in Jesu. 14.000 Mark, wovon die Hälfte dem Peter ausgesetzt sei, falls er auf Geistlichkeit studiere. Andernfalls falle auch diese Summe den Weilanern für irgendeinen guten Zweck zu. Die Huren pfaffen, die Erbschleier, die Schleimigen. Und meine saubere Schwester, als Ehebrecherin ist sie gestorben. Nicht einmal ins Familiengrab zu ihrem Josef legt sie hinein. Wenn das nur eine Religion ist. Nicht nur die Jodels verstimmte es, dass keiner von den Heingeigers zum Begräbnis der Rotholzerin nach Weiland kam. In der ganzen Umgebung wurde das Übel vermerkt. Und die Heingeigers wurden von vielen fürderhin gemieden. Die Freundschaft zwischen dem Heingeigerbauern und dem Kraus erlitt einen endgültigen Knacks, als die Heingeigers nach dem sonntäglichen Hochamt inmitten der Kirchenbesucher den Kraus aufforderten, mit ihnen heimzugehen, dieser aber ängstlich geduckt davonlief. Der Heingeiger schrie ihm nach, er geniere sich wohl wegen ihm und er könne seine Milch in Zukunft woanders holen. Was will ich schon vom Leben? Ein paar Glas Bier, wenn ich beim Postwirt oder beim Hingerl sitze. Einen Tarock am Donnerstag, einen frischen Schnupftabak jeden Tag und von jedermann unbehelligt bleiben im Guten und im Schlechten. Aber ich kann tun, was ich mag, es geht mir nicht hinaus. Der Heingeiger und sein Silvan, wenn die erst wissen, dass ich ein Jud bin. Gute Nacht. Da hören die Kalamitäten gar nicht mehr auf. Die Anhänger des Silvan hatten jetzt überall Oberwasser. Im Herbst bei der Wahl waren statt der bisherigen 12 Hitler-Abgeordneten 107 in den Reichstag gewählt worden. An einem der letzten Märztage, kurz nach der nachmittägigen Brotzeit, kam ein fremder Bursch vor die verschlossene Heingeigertür und rüttelte daran. Als der Peter ihn fragte, was er wolle, grinste er dumm dreist, hockte sich auf die Bank vor dem Haus und sagte, er warte auf den Silvan. Dem Peter kam das Gesicht ein wenig bekannt vor, aber der Fremde ließ es wenig sehen. Als der Silvan kam, gingen die beiden zusammen ins Haus. Später dann ging der Fremde eilig den Fußweg zwischen dem Kraushäusel und dem Hingerlwirtshaus davon und strebte den Waldungen zu. Hast du den Kerl kennt, Peter? Nein. Hat er was zu dir gesagt? Ja, bloß, dass er dich sucht und dass er auf dich warten will. Red nicht drüber. Das braucht's keiner zu wissen. Auch der Vater nicht. Ja Gott, der Kraus, der Mist, und der hat bestimmt sein Gutsäckix. Der kann doch erst 4 oder 5 Tage aus dem Zuchthaus entlassen worden sein. Was macht ausgerechnet der Bertel hier? Der dem Silvan seine Schwester Elise auf dem Gewissen hat. Da ist was dreckig. Schuster, lass mit mir reden. Unter 4 Augen. 2 oder 3.000 Mark musst du mir leihen. Auf ganz kurz bloß. Du kriegst das auf Heller und Pfennig wieder. Aber es muss ganz unter uns bleiben. Ich weiß ja, du redst nichts. Es handelt sich da um was, was nur mich angeht. 2, 3.000 Mark? So viel Geld habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Du traust mir nicht, Ich könnte dir nicht einmal 100 geben, weil ich die für die Lederlieferung brauche. Also nicht. Gut, gut, Kraus. Dann nicht. Zwischen uns ist nie was gerettet worden. Nie. Das will ich dir auch geraten haben, Schuster. Und vorbeigehen hast du auch niemand gesehen. Der weiß, dass ich den Bertel gesehen habe. Der hängt da drin. Und wahrscheinlich der Tratzenberger Xaverl auch. Und ich bin ganz allein. Und die sind eine ganze Masse und werden immer mehr. Und jetzt traut sich keiner mehr gegen die. Überall schnüffeln sie herum. Wer ihre Zeitungen und Flugzettel nicht annimmt, den merken sie sich. Jeder nimmt sie. Sogar der Ludwig. Wie hat der mal zu mir gesagt? Jetzt heißt seine Karten nicht aufdecken, Schuster. Nach dem Brüning kommt der Hitler, aber dann kommen wir. Wenn er sich da noch nicht täuscht. Mit wem redest du, Schuster? Gerade erschreckt hast mich, Russel. Du bist manchmal komisch. Wenn man alle allein ist. Weißt du, was ich werden darf, Schuster? Genau das, was ich will. Ein Buchdrucker. Zuerst ist der Silvan dagegen gewesen. Und jetzt hat er plötzlich ja gesagt. Ein Buchdrucker? Wer hat dich denn da drauf gebracht? Der Ludwig. Er weiß auch schon eine Lehrstelle beim Buchdrucker Neumann in Amdorf. Daheim gefällt es mir schon lange nicht mehr. Da bin ich froh, wenn ich weg bin. Der Großvater hat sich verändert und der Silvan, der ist launisch und ungut. Gerade wie es ihm einfällt. Buchdrucker. Und der Silvan war dagegen und jetzt ist er plötzlich dafür. Bald darauf trat der Peter seine Lehrstelle beim Neumeier an. Dass alles so glatt ging, hatte wirklich mit dem Ludwig zu tun, der mit der Rotter Emma, der Tochter des Bäckermeisters Rotter in Aufing, so nahe zusammengekommen war, dass man wohl annehmen konnte, es werde bald ein Paar aus ihnen. Die Älteste vom Rotter hatte vor einem Jahr den Neumeier Georg, den Buchdrucker von Amdorf, geheiratet. Kurz gesagt, auf diesem Umweg hatte der Peter die Lehrstelle bekommen. Dass ich als einziger Mensch von dem Bertel weiß. Der Silvan bereut bestimmt schon, dass er mir seinerzeit so viel Einblick gegeben hat. Der alte Pfarrer Trostinger starb. Mit ihm ging auch die alte Zeit dahin. Die Menschen und Dinge hatten sich inzwischen verändert. Bald jeden Tag fuhren ein Dutzend in- und ausländischer Wagen durch die Dörfer und jedes Kind wusste, ob es sich um einen Benz Mercedes, einen Opel, Studebaker oder Chrysler handelte. Man hätte meinen können, jetzt müsse es jedem Menschen besser gehen, aber dem war nicht so. Die Renten schrumpften immer mehr und beim Bäckermeister Rotter drängten sich 9 Leute und wollten alle die freie Gesellenstelle antreten. Jeder Lohn war ihnen recht. 2 und 3 Jahre waren manche schon arbeitslos. Es waren nur 9 von Millionen ihresgleichen. In den Zeitungen las man viel von blutigen Zusammenstößen und Morden, die meist von den Hitlerschen ausgingen, nur selten aufgedeckt und fast immer nur milde oder gar nicht gesühnt wurden. Die Nazis oder Hakenkreuzler traten überall offen militärisch auf, hielten große Gefechtsübungen ab, veranstalteten laute, stramme Aufmärsche mit Trommeln und schmetternder Blasmusik. Auch der Glachinger Sturm wuchs. Der Silvan und sein Vater mussten sich endgültig verfeindet haben. Den Grund wusste niemand. Der Kraus jedoch erfuhr, dass der Silvan in letzter Zeit ohne Wissen seines Vaters in einem Fort Geld von der Sparkasse abgehoben hatte. Es zeigte sich, dass der Bürgermeister mit den politischen Treibereien vom Silvan ganz offensichtlich nichts zu tun haben wollte und auf einmal ganz zusammengefallen aussah. Der Peter hatte ein neues Fahrrad mit doppelter Übersetzung, mit dem er große Tagestouren machte. Einmal ließ der Ludwig ihm durch die Emma ausrichten, er solle am Sonntag zu ihm kommen, aber es wäre gut, wenn er es unauffällig mache. Da bin ich, Ludwig, was ist denn? Peter, du musst gleich zum Jodel, nach Buchberg. Um drei warten zwei Genossen droben auf dem Fußweg zum Kloster. Die müssen was verstecken in der Höhle. Pass auf. Du gehst vorbei und fragst sie, wie viel Uhr es ist. Das ist ein Stichwort. Dann fragt dich einer, wie weit es bis Wimpfelberg ist. Wimpfelberg? Ja. Ja, der Großvater, der nimmt mir das jetzt sicher übel, wenn ich jetzt wieder wegfahre, wo ich eh so wenig da bin. Herrgott, du musst fahren, ich kann da nicht weg. Es ist ganz wichtig, mach da heute eine Ausrede. Kommst nicht mehr gern heim, Peter, gell? Wenn's wieder Winter wird, dann komm ich schon öfters. Aber jetzt muss ich im Rad nach Weiland. Geh jetzt mal her. Was ist denn? Peter, irgendwann setzt das doch erfahren, um, sag ich's dir jetzt. Der Silvan hat ohne mein Wissen fortwährend bei der Genossenschaftskasse Geld abgehoben, so dass dein ganzes Muttergut draufgegangen ist. Mich hätte er bald ins Zuchthaus gebracht, der Sankerl, der Elendige. Ich muss jetzt los, Großvater. Ja, ja. Es ist gar nichts mehr daheim. Ein Pfarrer hast du doch nicht werden wollen, oder? Ganz gewiss nicht, Großvater. Die Zenzi hat's gut erraten. Der Kaspar, das ist ein echter Mensch. Durch und durch. Hier und da graust mir aber der ganzen Welt. Na, so darfst du nicht reden, Großvater. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, ja, fahr nicht zu, Peter. Wann's depressiert. Wie es der Ludwig vorausgesagt hatte, so kam es. Am verabredeten Ort traf er die beiden Genossen, die er nach der Uhrzeit fragte. Zügigen Schrittes ging er mit ihnen in Richtung Versteck, als sie plötzlich eine männliche Leiche entdeckten. Erstochen worden war der Unbekannte und sein Kopf zu breit zertreten. Nach kurzen Beratungen gingen sie weiter und erreichten schließlich die Höhle, ohne etwas Verdächtiges bemerkt zu haben. Sie packten ihre Rucksäcke aus. Schwere, in wasserdichte Zelttücher eingeschlagene Pakete kamen zum Vorschein und sie fingen vorsichtig an, alles unter dem Geröll zu begraben. Auf dem Rückweg begruben sie die Leiche und der Peter konnte nicht den Blick losreißen von der zerfetzten, weit nach unten auseinanderfallenden, hellgrauen Hose des Toten mit den grauen Streifen. Mein Gott, wie die den eingeschaut haben, Ludwig. Wie ein Viech. Denk dran, dass eine ganze Masse von uns in der Revolution an die Wand gestellt worden sind, Peter. Ganz junge Kerl sind oft dabei gewesen, so wie du. Aber standhaft sind sie geblieben. Ich mag nicht mehr nach Aufing, weil mich der Großvater an alles erinnert. Dein Großvater? Warum denn der? Der hat am Sonntag genauso eine hellgraue Hose angehabt, mit grauen Streifen wie der Tote. Was hast du denn? Um Gottes Willen, Peter, du bist ja ganz blass. Du, so eine Hose hat der Kerl angehabt, von dem ich dir erzählt habe, dass er beim Silvan gewesen ist. Wenn es am Ende gewesen ist, warum hat der Silvan absolut wollen, dass ich nichts sage? Und warum hat er dann gleich darauf, weil er gemeint hat, ich bleib dann verschwiegen, warum hat er mich dann Buchdrucker werden lassen? Peter, uns darf das nichts angehen. Verstehst du? Wir müssen absolut das Maul halten. Sonst fliegt viel von uns auf. Und womöglich fällt der Verdacht noch auf die zwei Genossen. Sag Kopf hoch. Wenn man für die Revolution ist, Peter, da muss man ein kaltes Blut haben. Die Wahl, die um jene Zeit stattfand, endete mit einem Sieg Hindenburgs. Für Hitler aber stimmten 13,5 Millionen Wähler. Das waren böse Zeichen für die nächste Zukunft. Der neue Kanzler, ein Herr von Papen, versuchte, die Wirtschaft anzukurbeln. Im öden, stundenweiten Moor, das sich in der Talmulde zwischen Terzling und Furtwang ausbreitete, fingen in der Folge einige hundert Arbeitslose zu werkeln an. Entwässert und anbaufähig sollte diese nutzlose Ödnis werden. Direkt unter dem Furtwanger Waldrücken standen bald ungefähr ein Dutzend hässlicher Baracken, wo die Arbeiter hausten. Um den Kraus war es friedlich und still geworden. Alle waren ihn so gewohnt wie etwa einen alten Baum im Dorf, der seit Generationen an der gleichen Stelle steht. Aber jetzt wurde er plötzlich in große Verwirrung gestürzt. Vom Notariat des Amtsgerichtes Amdorf hatte er eine Vorladung bekommen in Sache der Hinterlassenschaft von Mr. John Kraus, New York, Vereinigte Staaten von Amerika. Via deutsche Gesandtschaft in Washington habe ich von einem New Yorker Nachlassverwalter ein Schreiben bekommen, nachdem das ganze Vermögen ihres verschollenen Sohnes John Kraus, der durch ein Autounglück sein Leben verloren hat, alleinig und ungeschmälert ihnen zufällt. Schätzungsweise beläuft es sich auf 1.200.000 Dollar. Haben Sie alles verstanden, Herr Kraus? Schon, Herr Notar. Sie sind jetzt ein ganz reicher Mann, Herr Kraus. Ein Autounglück? Leider. Mit dieser Beglaubigung, dem Geburtsschein Ihres Herrn Sohnes und der Sterbeurkunde Ihrer Frau müssen Sie beim amerikanischen Konsulat in München Ihre Erbschaft anmelden. Am besten, Sie übergeben die ganze Sache dem Rechtsanwalt Dr. Wallberger. Das ist ja nicht zum Glauben. Kraus! Sag mir, was ich tun soll, Ludwig. Der Notar hat geraten, dass ich den Wallberger nehme. Das ist das Beste. Ich will das ganze Geld doch gar nicht. Ich bin ein sterbensreuter Mann und ein Jud noch dazu. Du? Ein Jud? Weiß wer was davon? Die Jesuiten. Aber die haben sich streng ausgeschwiegen. Aber bei der Fragerei, beim Hinterlassenschaftsgericht, ist alles rausgekommen. Wenn du jetzt so reich bist, brauchst dich ja nicht mehr ein Aufhängen hinhocken. Du kannst überall hingehen und leben, wie's magst. Das will ich doch alles nicht. Meine Ruhe will ich haben, weiter nix. Weißt was, Ludwig, du bist noch ein Mensch im besten Alter. Du kannst noch was anfangen damit. Ich schenk dir alles. So also nahm des alten Schusters von Aufing Glück oder Unglück, wie man es nehmen will, seinen Lauf. Vorläufig merkte noch niemand etwas. Es war mitten im heißesten verbrennenden August. Die Getreideernte ging schon auf zuletzt zu. Da beachtete kein Mensch den Schuster Kraus sonderlich. Mir graust vor der ganzen Erbschaft, Ludwig. Meinen Hans bringt das alles nicht mehr. Außer dem Peter wusste niemand, wie tief der Ludwig seit eh und je in die Politik verstrickt war und was für weit verzweigte geheime Verbindungen er mit anti-hitlerischen Arbeiterorganisationen und Gewerkschaften in der Stadt drinnen hatte. Und dann war da die riesige Summe, die der Schuster ihm partout vermachen wollte. Dann soll der Dr. Wallberger machen, was er mag. Aber weg will ich's haben, die Erbschaft. Narrisch sein soll ich worden. Saus rein ans Mein. Geld wollen's haben. Reporter kreuzen auf. Wann ich nur kann, geh ich spazieren. Im Wald, nur da hab ich mehr Ruhe. Vom Silvan seiner Seiten. Da hat sich noch nichts gerührt. Was sollen denn die von mir wollen? Die müssen sich doch in Wahlveranstaltungen raufen. Schläg haben's bekommen in Glaching. Gegen die Moorarbeiter haben's den Kürzeren gezogen. Auch der Silvan und der Dratzelberger Xaver sind verletzt. Das ist das, dass sich die Hammel noch lange nicht alles erlauben können. Ob die sich die Köpfe einschlagen oder nicht, wen geniert das? Jeder, der heutzutage gegen die Nazi-Banditen aufsteht, tut's auch für dich, Schuster. Einen Triumph erlebten der Silvan und der Xaverl aber doch. Die Hitlerschen gingen als die stärkste Partei aus den Wahlen hervor und konnten statt der 107 Abgeordneten 225 in den Reichstag schicken. Aber für die Leute um Glaching war das alles noch eine Nebensache. Vater, der Ludwig wurde Singerl anwesend vom Jodelkaff und die Emma bald heiraten. Ja, woher soll der denn das Geld haben? Mit einem funkelnagelneuen Benz Mercedes Tourenwagen habe ich gerade gesehen. Der kostet Tausende. Vielleicht hat er das Geld von Kraus? Genau, Vater. Hochherzige Stifter gibt es für unser Altersheim, Herr Kraus. Unsere Bruderschaft ist bestrebt, allen, die guten Willen sind, dazu zu verhelfen, auch gute Werke zu tun und sich dadurch noch mehr der Gnade Christi anheimzugeben. Sie verkennen mich, Hochwürden. Ich habe mir nämlich gedacht, lang lebe ich sowieso nicht mehr und in der Ewigkeit brauche ich doch nichts. Deshalb habe ich meine ganze Erbschaft hergeschenkt. Hergeschenkt? Herr Kraus, das ist doch nicht möglich. Es hat sich doch um einen Millionenbetrag gehandelt. Ganz recht. Weggegeben? Hoffentlich nicht an einen Unwürdigen. Hat sie denn dabei wirklich ein verlässlicher Anwalt beraten? Der Herr Dr. Wallberger heute? Der Dr. Wallberger. Wahrlich. Ihre Demut ist groß, Herr Kraus. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich weiß, dass du ein Jude bist, Kraus. Es erfährt keiner ohne meinen Willen. Aber du weißt, die Zeiten sind für deinesgleichen gefährlich. Besser, du hältst dich jetzt an mich. Du bist alteingesessen, da lässt sich vielleicht was richten für dich. Aber da heißt es erkenntlich sein. Verstanden? Wenn du den Kuttenbrunzern was stiften kannst, nachher wirst du auch was für die nationale Bewegung hergeben, oder? Was gibt's denn da zu lachen? Weil ich nichts hab, Silvan. Lüg nicht so unverschämt! Ich hab meine Erbschaft sofort einem anderen vermocht, Silvan. Auf Heller und Pfennig hab ich alles hergeschenkt. Hergeschenkt? Was bist du für ein Rindvieh? Weil ich's nicht braucht hab. Das kommt dich teuer zu stehen. Du denkst doch an mich. Odessa, jetzt zeigt sich das beschissene Glück erst ganz. Ein paar Tage später las man im Amdorfer Tagblatt, dass der Schuster Kraus sein ganzes Vermögen dem ledigen Metzgergesellen Ludwig Alberger als Schenkung überlassen habe. Und am Ende des Berichts war ein Satz angefügt: Um den vielen, in der letzten Zeit überall umlaufenden Mutmaßungen ein Ende zu bereiten, gibt der Schuhmachermeister Kraus bekannt, dass er jüdischer Abkunft und katholischen Glaubens ist. Verstehst, Kraus, da ist dem Silvan ein Strich durch die Rechnung gemacht. Wirst sehen, alle stellen sich auf deine Seite und kein Mensch findet was dabei, dass du Jud bist. Jetzt ist immer nur der Mulch bei uns, Kraus. Wie wenn nichts gewesen war. Dabei kannst du viel besser haben. Ich und besser? Hast jetzt wirklich so viel hergeschenkt? Über 1 Million Dollar. Hat dich denn das gar nicht gereiht? Gereiht? Ich bin doch froh, dass ich von dem ganzen Zeug nichts mehr weiß. Was braucht denn ein alter Jud so viel Geld? Ob du ein Jud bist oder was anderes. Das ist doch gleich. Das geht doch keinem was an. Du hast dich doch dein ganzes Leben lang geschunden und blockt nur. Der Dr. Wallberger kam aus Amerika zurück, wo er die Vermögensverhältnisse geregelt hatte. Und der Alberger Ludwig heiratete jetzt endlich die Rotter Emma. Echt brauchmäßig ging es dabei her. In der Pfarrkirche wurde das Paar getraut und beim Hingerl im großen Saal war das Mahl mit anschließendem Tanz. Unter den Gästen sah man auch den Pater Superior und den Pater Laurentius aus Weilern, was Verwunderung auslöste, denn mit der Geistlichkeit hatte es der Ludwig nie gehabt. Es hockten aber auch Moorarbeiter an den langen, weißgedeckten Tischen. Das konnten die Einheimischen nicht so recht begreifen, doch infolge des reichlichen Verzehrs und starken Trinkens stieg die Fidelität. Linker Hand neben dem Ludwig saß der Kraus, neben ihm der Peter, der von mancher Dorfschönen schon recht begehrlich gemustert wurde. Er war auch schon um einen halben Kopf größer als sein Großvater, der ab und zu zum Kraus rüberschaute. Frag mir nichts nach, Kraus. Der Kraus schaute den Heingeiger warmherzig an. Und dann hörten beide der Rede zu, die der Dr. Wahlberger hielt und in der er großherzige Stiftungen des Ludwig an die Gemeinde ankündigte. 20.000 Mark für den Ausbau des Wasserwerks und das Alberger Häusl als Heimstatt für künftige Dorfarme. Die Moorarbeiter bekamen 20.000 Mark für etwaige Unfälle und einen Ochsen am Spieß und Freibier für das nächste Wochenende. Ich bin ja so froh, dass alles so gekommen ist, Ludwig. Dass wir jetzt ein paar Wochen ganz allein zusammen sein werden auf unserer Hochzeitsreise. Was hast denn? Du, ich glaube, uns verfolgt ein Motorrad. Die Herren sind aber neugierig. Das werden wir klar. Du bist das, Xaverl? Müssen wir das Ehrengeleit geben? Ich fahr über Traunig. Da musst du durch Weilern. Ha! Ganz recht! Da hab ich noch was zu tun. Also dann. Die haben doch schon lange was im Sinn mit dir. Die Stelzinger Gretel hat im Laden erzählt, du kommst ihnen nicht aus samt deinem Geld. Es wird viel geredet, Emma. Unser Bäckergesell hat gesagt, dass die Nazis in jeder Gegend Listen gemacht haben. Jeden haben sie aufnotiert, der ihnen nicht passt. Die meisten, hat er gesagt, unser Gesell wollen sie einsperren oder gar umbringen, wenn der Hitler am Ruder ist. Ich wollte bloß anhochwürden, dass ich die Spende für den Kraus natürlich gern mache. Ich würde da noch gern was dazulegen, wenn wir uns über was einigen, was Weiland und alle Leute hier herum angeht. Solange es nicht gegen unsere Religion gerichtet ist, Herr Alberger. Wie ich mit meiner Frau nach Weiland hergefahren bin, da habe ich überall Hakenkreuze gesehen. An den Bäumen, auf den Wegweisern, sogar auf der Stiftskirchenwand. Da hat einer einen Galgen hingemalt und drunter geschmiert, da gehört ihr Pfaffen hin. Die katholische Kirche tut, als ob sie das alles gar nicht sieht. Sie stellt sich nicht dagegen, sie wehrt sich nicht, sie kämpft nicht. Kämpfen? Wehren? Stecke dein Schwert in die Scheide, Petrus, sagte der Herr, als die Häscherin im Garten Gethsemane packten. Die Kirche ist keine Staatsinstitution. Unsere Regeln und Glaubenssätze sind nicht auf die kurzlebigen Erscheinungen dieser Welt gerichtet. Aber wenn Kirche und Religion in einem Staat so offen und gefährlich angegriffen werden, dann ist es Sache der Polizei und der Gerichte des Staates, der vertraglich die freie Ausübung der religiösen Pflichten anerkannt hat. Und wenn der Staat nicht mehr die Macht dazu hat, wenn die Polizei und die Gerichte versagen, dann wendet sich die Kirche an ihre Gläubigen, sich nur umso fester um sie zu scharen und allen Lockungen der Feinde des Herrn zu widerstehen. Aber nicht durch Gewalt, Herr Alberger, sondern durch das Gebet. Na, ich kann mich vielleicht nicht so gut ausdrücken. Ich meine doch bloß, wenn die Polizei, die Gerichte und überhaupt der Staat die ruhigen Leute vor den Nazis nicht mehr schützen, wenn man dieser Bande freie Hand lässt und zum Schluss die Macht übergibt, dann ist doch aus mit uns allen. Sie wissen doch ganz genau, Hochwürden, was die Nazis mit den Klöstern im Sinn haben. Die Menschen sind nicht unfehlbar. Ihre Sünden sind Irrtum und Verirrung. Ja, dann freilich. Hochwürden. Sie haben geglaubt, Herr Alberger, durch eine eventuelle Erhöhung der Spenden unsere Bruderschaft dazu gewinnen zu können, dass wir in die politischen Geschehnisse eingreifen. Das können wir nicht. Die in Weiland, die haben was, da kommt man nicht durch. Vielleicht sollen die Leute erst den Hitler haben. Aber Ludwig... Ja, vielleicht wollen ihn die meisten. Vielleicht ist es ja auch wirklich wahr, Emma, dass wir ganz allein stehen. Der Heingeiger hatte in diesen Tagen eine tätliche Auseinandersetzung mit seinem Sohn Silvan. Als dieser vor dem Hof seines Vaters einen Mast aufstellen wollte für die Nazifahne, hatte der Heingeiger ihn zersägt, dann seine Bürgermeisterschriftsachen auf einen Schubkarren geladen und alles dem Stelzinger in den Laden gekippt. Seitdem gab es keinen Bürgermeister mehr in Aufing. Ja, ja, der hergelaufene Hitler und seine Zuchthäusler-Bande, die regieren uns jetzt nachher. Soweit haben wir es jetzt glücklich gebraucht. Meinen Herrn Sohn, den Silbern, den kannst du dann gleich zum Bürgermeister machen. Aber nicht in meinem Haus. Wenn der Hitler genauso hammer ist wie die, die wo ihm nachlaufen, nachher gute Nacht. Mein Gott, Schuster. Ich kenne mich ja selber nicht mehr. Was tue ich denn daheim? Was tue ich denn überhaupt noch auf der Welt? Der Silvan, der Hund. Einer von uns muss weg. Du bist ein guter Mensch, Kraus. Wirst schon wieder gesund. Du bist der einzig gute Mensch, den ich getroffen habe. Der Peter hatte seine Prüfung bestanden. Er las viel, hatte unter den Moorarbeitern Freunde. Der unverminderte Einfluss von Ludwig, der Hass gegen den Silvan und die verschwiegen gefährliche Zusammenarbeit mit den Genossen wirkten in Peter beständig zusammen und spornten ihn an, mit Begeisterung und Mut für die Arbeitersache zu kämpfen. Großartig, dass du gekommen bist, Peter. Der Vater ist nicht da. Wahrscheinlich legt er sich noch einen Weihnachtsrausch zu. Prost. Ich gratuliere dir, Peter, zu deiner bestandenen Prüfung. Danke. So. Jetzt lass einmal ein ernstes Wort mit dir reden. Du hast dich da von dem Ludwig und allen möglichen Klugscheißerinnen was hineintreiben lassen, dass dir deine ganze Existenz und Zukunft versauen kann. Wie meinst du denn das? Ich weiß alles. Du brauchst kein Wort zu sagen. Ich rate dir, tritt in unsere Partei ein. Das braucht kein Mensch vorläufig zu wissen, verstehst du? Die Herumspielereien mit den lächerlichen Roten, das kann dir gefährlich werden. Ich weiß da Verschiedenes, was mir nicht gefällt, aber wie gesagt, wir sind schließlich von einem Blut und ich will dein Bestes. Ja, ja. Zum SA-Mann taugst du sicher nicht, aber in die Partei hätte ich mich gleich aufnehmen lassen. Wir räumen mit allen auf, die unser Land ins Elend gebracht haben. Keiner kommt uns aus. Auch die hirnlosen Mitläufer nicht, die jetzt noch mit den Pfaffen, den Roten oder den Juden gegen uns intrigieren. Ich überleg mir's. Wo willst du denn hin? Ich schau auf einen Sprung zum Klaus hinüber. Das würde ich dir aber dringend abraten, du weißt doch, der ist jüdisch. Ich geh aber doch. Du gibst nur schnell klein bei, wenn's soweit ist. Sehr schnell. Was schaust denn so, Peter? Die vielen Geschenke? Wundert dich das? Mich auch. Sogar der Stelzinger hat mich bedacht. Weißt du, wie sie bei uns in Galizien immer gesagt haben dazu? Ich sag's ja. Wo die Leute glauben, da ist was, da kommt noch was dazu. Und was hat man von dem ganzen Zeug? Den Magen verdirbt man sich. Ja, ja. Man darf bloß nicht arm sein, Russel. Nachher kriegt man mit der größten Leichtigkeit alles. Bei dir, Kraus, da bin ich richtig daheim. Aber sehen lassen tust dich selten. Mit dem Großvater und dem vielen Alkohol. Der eine fängt das Saufen an und der andere geht langsam ein. Dich kümmert die ganze Welt nicht, Kraus. Die Welt, Russel, die geht auch ohne uns weiter. Seit der Rückkehr von seiner Hochzeitsreise war der Ludwig unstet und bedrückt. Es gab keinen Zweifel mehr, dass es in den Reihen der Moorarbeiter einen Verräter gab. Die Höhle, Ihr sicherster Stützpunkt war verloren mit allem, was darinnen war, mit den Abziehapparaten, der kleinen Handdruckerei und den vergrabenen Handwaffen. Und noch etwas bedrückte den Ludwig, die Reaktion der Bekanntschaft und der Verwandtschaft auf die drohende Entwicklung. Da war zum Beispiel der Jodelkasper. Jetzt kommt eben der Hitler dran. Was kann man da machen? Ich hab nichts übrig für ihn. Aber wenn er es besser macht, ist es ja gut. Und wenn er schlechter macht, wird er sich nicht lang halten können. Oder der Rotter, sein Schwiegervater. Was du dir alles zusammendenkst. Gar so wild wie der Silvan mit seinem Sturm, kann's der Hitler als verantwortlicher Reichskanzler nicht treiben. Das sind Auswüchse, weiter nix. Wenn es einmal wieder ins Gleis gekommen ist mit der Regierung, macht die Polizei gleich Ordnung. Aber wenn der Hitler die Polizei davonjagt und seine Sturmtruppler einsetzt, was dann? Die Polizei davonjagt? Jetzt du bist gut. Er kann doch nicht von heute auf morgen tausend und tausend Beamte in Pension schicken. Als Bäcker bin ich Geschäftsmann. Wenn der Hitler den Handel und Wandel durcheinander bringt, ist's gleich aus mit ihm. Jetzt soll er mal zeigen, was er kann. Und wenn er die Arbeitslosigkeit wegbringt, kann er was. Und wenn er die Arbeitslosigkeit abschafft und treibt uns in einen Krieg? Was? Krieg? Wer will denn Krieg? Was wollen wir denn mit unserem 100.000 Mann her? Die anderen Länder haben doch Millionen Soldaten. Adolf Hitler war zum Reichskanzler ernannt worden. Er hatte mit den konservativ-nationalen Parteien eine Regierung gebildet und Neuwahlen angekündigt. Verfassungswidrigkeiten lässt der Hindenburg nicht zu. Man sieht ja schon, dass er diesem Herrn Hitler kein rein nationalsozialistisches Kabinett gestattet hat. Er muss mit allen regieren. Und regieren heißt Kompromisse machen. Es kam immer öfter vor, dass jüdische Mitbürger von Nazi-Horden zusammengeschlagen und gedemütigt wurden. Und was das Allerschlimmste war, die Gendarmerie spielte dabei oft noch mit. Vielleicht war es wirklich besser, dachte der Ludwig, sich jetzt intensiver um den Kraus zu kümmern. So merkwürdig dumpf kamen dem Ludwig jetzt seine Landsleute vor. Mein Ludwig, mein Gicht plagt mich jetzt seit Weihnachten. Und auch im Morgen ist mir nicht gut. Soll ich den Doktor holen, Gras? Na, der Tee hat mich noch immer zusammengekriegt. Besser als jeder Doktor und jede Medizin. Jetzt kann es vielleicht gefährlich werden für dich, Kraus. Jetzt, wo die Nazis oben auf sind. Gefährlich für mich? Warum denn? Am liebsten tät ich dich fortbringen, wo du sicher bist. Jetzt gehen's gegen die Juden. Gegen die geht's doch schon ewig. Ich fürchte mich nicht, ich bleib, wo ich bin. Das unrechte Drücken in der Magengegend des Kraus hörte nicht auf. Im Gegenteil, es wurde eher ärger. Er merkte, wie er von Tag zu Tag matter wurde und was für eine Unlust ihn von Zeit zu Zeit überkam. Oft ließ er die Arbeit sein und legte sich ins Bett. Das ging den ganzen Februar so. In der Frühe blieb er immer länger liegen. Einmal hörte er Lärm unten vor seinem Haus. Jüdisches Haus! Du Großmaul! Du hast mir gar nichts zum Verbieten! Was? Das wärst du mir bissen, du roter Hund! Au! Der Ludwig stand auf der Straße mit gespreizten Armen. Da tat sich plötzlich die Stalltür auf und der Heimgeiger riss, mehr werfend als zerrend, seinen blutüberströmten Sohn, der in voller SA-Uniform war, in den dunklen Stall. Recht was gehabt, Ludwig, aber jetzt schau, dass du wegkommst, schnell, ich bringe dich unten! Und da geraus, da bin ich schon da, besinn dich nicht, es geht ums Leben! Da rannte der Ludwig in mächtigen Sätzen auf sein Haus zu, stürzte sich in sein Auto und wollte davonfahren. Plötzlich krachten mehrere Schüsse und sein Wagen rannte mit aller Gewalt gegen das viereckige, betonierte Elektrizitätshäuschen am Rand des Dorfplatzes. Die Emma schrie furchtbar, als sie ihren Mann aus dem Wagen zogen. Einen Schuss in der rechten Schulter und einen im linken Arm hatte er. Und von den eingedrückten Glasscheiben war sein Gesicht zerschnitten. Der kann gleich hinwerden! Das ist ein roter Lump! Es sind lauter Räuber und Mörder. Die haben gestern in der Nacht den Reichstag angezündet. Die müssen alle weg. Der empörte Lampelbauer riss dem Xaverl das Gewehr aus der Hand. Und die Rotters fuhren den Ludwig ins Krankenhaus hinüber nach Amdorf. Der Dr. Buchner musste sofort eine Bluttransfusion machen. Die Emma wich nicht mehr von seinem Bett. Alles kam jetzt in wilde Bewegung. Sämtliche militanten Hitlerverbände wurden als Hilfspolizei eingesetzt. Und ein amtlicher Fang- und Schießerlass gab ihnen freie Hand. Im Terzling-Furtwanger Moor hatte der Glachinger SA-Sturm die Arbeiter gefangen gesetzt. Immer neue Lastautos mit Verhafteten rollten an und brachten Gefangene, die mit unbarmherzigen Knüppel- und Kolbenhieben in das kleine verschneite Geviert getrieben wurden. Die Emma wurde von Ludwigs Krankenbett weggerissen und ins Amtsgerichtsgefängnis geschleppt. Sonderbarerweise war dort schon der Rechtsanwalt Wallberger mit seiner Frau. Zwei SA-Leute hielten sich ständig an Ludwigs Bett auf und machten dem Kranken das Leben zur Hölle. Mein Bauch. Mein Bauch. Ich kann beim besten Willen halt nicht zum Hochamt noch klachen hinüber. Beim besten Willen nicht. Herrgott. Was sie bloß immer von mir wollen. Wegbleiben. Jüdisches Haus. Wenn sie bloß wegbleiben täten. Als es vom Kirchturm in Glaching schon zum zweiten Mal läutete und die meisten Aufhänger schon auf dem Weg zur Messe waren, marschierte ein bewaffneter Zug von 30 fremden SA-Leuten ins Dorf, die der Xaverl führte. Die Leute blieben stehen und staunten, weil der Trupp quer über die schneeigen Wiesen bog, geradewegs auf das Schuster- und Heingeigerhaus zu. Knapp vor dem Schusterhaus stieß der Trupp auf den alten Lampel. Etliche SA-Männer umringten den schimpfenden Bauern. Nach kurzem Geraufe schleppten sie den sich wehrenden unter Schlägen und Stößen mit. Jetzt liefen alle Leute und Kinder über die weiße Wiese und kamen gerade an, als das Schusterhaus umstellt wurde. Gottes Willen, nein! Das geht doch nicht, der alte Mann! Der blutüberströmte Schuster wurde zur Tür herausgestoßen. Er war noch in Hemdsärmeln und Hosen, aber alles hing in Fetzen an ihm herab. Blut floss aus seinem grauen, zerzausten Haar. Blut rann über sein Gesicht, über die haarige, entblößte Brust und seine zitternden Hände. Sie stießen ihn durch die schreiende, wüst auf ihn einhauende Gasse der vor dem Haus postierten SA-Männer. Wenn sich einer unterstellen sollte, sich einzumengen, kann er gleich sein Testament machen. Die zwei Festgenommenen wurden weitergestoßen. Und langsam setzte sich der Zug in Bewegung hin über das weiße Feld. Die Leute sagten nichts mehr, aber alle tappten hinterdrein. Ab und zu wimmerte jemand auf. Die meisten weinten. Plötzlich fing die alte Lamplin mit rostiger Stimme zu beten an. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Die Kolonne bewegte sich über weiße Wiesen dem Furtwanger Feldweg zu, der bis zum Forst leicht anstieg. Plötzlich kam mit dem Pfarrer und einem kreuztragenden Ministranten an der Spitze ein Zug von Leuten aus Glaching in Sicht. Schon aus der Ferne hörte man ihr summendes Beten. Sie versuchten, dem SA-Trupp den Weg abzuschneiden. Dieser stockte, Leute schrien und plötzlich wandte sich alles auf ihn zu. Aus dem Tennendach beim Heingeiger züngelten durch den dickqualmenden Rauch lichterlohe Flammen und griffen um sich. Schnell stand der ganze Himmel in gelbem Gold. Alles stürmte dann auf das Dorf zu. Der alte Lampel nutzte den Augenblick, um zu entkommen. Aber er kam nicht weit. Der Kraus schien alles, was hinter ihm vorging, nicht mehr zu hören, nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu begreifen. Vater bohrte sich in sein Ohr, unser schob sich nach und drang in sein Gehirn. Wessen Vater war das? Es traf ihn ein Tritt ins Kreuz. Er taumelte, hielt sich aber noch. Im Himmel kam von irgendwoher. Mit letzter Kraft hob er den Fuß, trat nieder und brach um. Er wollte sich aufrichten, wunderte sich auch noch, dass ihn niemand mehr anschrie, schlug oder stieß, und hörte wie von weit her: Mein Gott, allmächtiger Gott, um den ist's geschehen. Sonderbar still war es um ihn. Er sackte irgendwo tief, tief hinab. Und die Sekunden hörten auf, für ihn Sekunden zu sein. Die im Schnee liegen gelassenen Leichen vom Lampel und vom Kraus fuhren die Dorfleute nach Glaching. Der Totenwagen der Weilaner Jesuiten kam und holte den Kraus ab. Unter allen frommen Ehren mauerten sie ihn in die Wand der Weilaner Stiftskirche ein und ließen auf die Grabplatte die Worte meißeln: Herr, er ging den rechten Weg. Der Ludwig wurde von Freunden, die sich als SA-Leute verkleidet hatten, im Handstreich aus dem Amdorfer Krankenhaus geholt und über die Grenze nach Österreich gebracht. Zwar war er in Sicherheit, aber was jetzt kam, war für den Ludwig ganz trostlos. Auf einmal war er abgeschnitten und wurde nach und nach immer weiter weggeschoben von dem, was bisher das Element seines Lebens gewesen war. Seine zerschossene Schulter wurde nie wieder ganz richtig. Schließlich ging er für immer nach Amerika. Seine Emma wurde durch zwei Konzentrationslager geschleift und kam erst auf Intervention katholischer Kreise, bei welcher Silvan einige $10,000 einstrich, über den Ozean. Sie war fast zerbrochen und blieb wie der Ludwig und viele ihresgleichen ein Mensch zwischen dem Vergangenen und dem Unbegriffenen heute. Der Peter flüchtete als unsteter politischer Emigrant von Land zu Land. Dort, wo der Ludwig und die Emma einst daheim gewesen waren, steigerte sich das Abo-Paar zu einer wahrhaft teuflischen Wirkung und zerräderte jeden unbarmherzig, der sich nicht unterordnete und anpasste oder sich gar im schrecklichen Begreifen dagegen stellte. Auch die frommen Brüder in Jesu von Weilarn, die stets geglaubt hatten, durch überlegene Klugheit und streng religiöse Abgrenzung unberührt von allem zu bleiben, wurden nicht verschont. Ihr Kloster wurde liquidiert. Alles verschlang das hemmungslos entfesselte Abo-Paar. Vielleicht war der Tod zur rechten Zeit zum Kraus gekommen. Sie hörten den zweiten und letzten Teil des Hörspiels »Unruhe um einen Friedfertigen« nach dem Roman von Oskar Maria Graf. Bearbeitung Sebastian Goy, Regie Ulrich Heising. Mit Walter Schmiedinger, Hans Bauer, Christa Berndl, Günther Maria Halmer, Irm Hermann, Gerd Anthoff und vielen anderen. Komposition Biermüsselblosen. Ton und Technik Hans Schmid, Günter Hess, Gertrud Koch. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Südwestfunk aus dem Jahr 1984.